Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Ihr habt festgestellt, es gibt ein bisschen mehr Folgen von Netzstimmen momentan, weil sich immer wieder interessante Gespräche online ergeben. Und heute senden wir wie immer ungeschnitten und zeitnah Upload, nicht live, weil live holpert gerade ein bisschen sehr bei dem aktuellen Internet. Heute ist bei den Netzstimmen die Anna Kollmann aus Berlin und wie immer ist die erste Frage: Anna, wer bist du und was machst du? Hallo Oliver, grüß dich. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich dabei sein darf. Ich bin eine alte Bekannte von Oliver, Oh ja. und Das müssen wir dann gleich noch disclosen, ja, ne? wie lange kennen? Das ist nämlich eine ganze Weile. Ja. Der Oliver hat mich kontaktiert, weil ich im letzten Jahr in der Politik in Berlin aktiv war bei der FDP. Und habe im Europawahlkampf als Referentin für Nicola Beer gearbeitet und habe dann das letzte halbe Jahr das Europabüro der FDP geleitet. Ich habe davor als Beraterin gearbeitet für Unternehmen und habe jetzt zum März aufgehört und werde das jetzt hoffentlich, wenn bald wieder Normalzustände eintreten, auch wieder tun. Genau, du bist Wirtschaftswissenschaftlerin, was sich natürlich in der FDP definitiv positiv positioniert. Ne? Also, Ja, das ist ja untypische, weil ich bin ja. eigentlich Biologe Ah, nee, du bist Studiengang. Biologin, genau. Aber nee, Biologin. Genau. Habe ich jetzt. Ich habe Biologie studiert. Jetzt vielleicht noch die Disclosure. Wir haben uns im Januar haben wir uns das erste Mal nach. Müssen wir das wirklich nachrechnen? Nee, weil sonst würden wir ja verraten, wie alt du bist. Das machen wir nicht. Wir haben uns kennengelernt, als du in der 10. Klasse warst und haben festgestellt, dass es auch nur ein halbes Jahr war, die wir da zusammen verbracht haben. Nämlich da war ich dann Deutschlehrer in der Schule Schloss Salem. Und dann hast du dich im zweiten Halbjahr nach Frankreich verdrückt. Ja, Und hast ich habe natürlich die Qualität des Deutschunterrichts, davon gehe ich zumindest aus, massiv gesenkt. Also von der Schülerseite her natürlich. es war zu verkraften. Also du warst nicht der Grund, warum ich in den Austausch Okay, genau, das halten wir fest, aber wir nennen keinen Namen. kam. Wir nennen keinen Namen. Ich habe jetzt überlegt, ob wir nicht auch zusammen am Tisch saßen. Kann das sein beim Mittagessen? Das habe ich verdrängt. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, wie meine Tischgruppe im ersten Halbjahr aussah. Im zweiten habe ich noch so eine grobe Idee, aber auch nur eine grobe. Gut, wie auch immer. Genau, ist die Disclosure auch vom Tisch. Genau, und wir haben uns eben im Januar getroffen, mal in Berlin und haben mal ein bisschen gequatscht und seitdem sind wir ein bisschen am Ping-Pong spielen. Ich versuche dich auch immer, also du twitterst unter, jetzt muss ich gerade gucken, Anna Mankoll, ja, also Nee, Anna, Mankoll, ja, Anna, Mankoll, mit einem, oder wenn man Anna K. sucht, ein gelbes Herzchen, dann findet man dich. Ich weiß gar nicht, ob man nach gelben Herzchen suchen kann, auch eine interessante Frage. Auf jeden Fall twitterst du ja immer mal wieder recht provokative Dinge und ich versuche dir dann immer zu widersprechen und dich aus der Reserve zu locken, aber es gelingt mir ganz selten, dich in ein Streitgespräch zu verwickeln. Darum habe ich gedacht, im Video funktioniert das vielleicht besser. Ich Und muss ganz ja, ehrlich, genau. ich bin für Streitgespräche mit 280 Zeichen zu haben, sondern denke, dass das so besser funktioniert vielleicht. Ja, genau. Also seit es nicht mehr 140 sind, sondern 280, finde ich, kann man sogar einen halben Gedanken fassen. Also bei Twitter. Also insofern, ich meine, dem Herrn Trump gelingt es zwar trotzdem nicht, aber dennoch. Fangen wir mal dumm an. Momentan steht in deiner Twitter-Bio was anderes, da können wir auch gleich noch drüber reden. Aber vorher stand da sowas von ordoliberal und so weiter und so fort. Und dann habe ich versucht, das in der Wikipedia nachzulesen und muss zugeben, es hat mich nicht so besonders erleuchtet. Und als Germanist und Anglist bin ich jetzt auch nicht der Politik-Freak. Da gibt es ja das berühmte Zitat von Loriot, liberal im liberalen Sinne ist nicht liberal. Also offenbar gibt es da verschiedene Geschmacksrichtungen. Magst du uns da mal kurz zumindest grundlegend einführen? Ja, also ich denke, eigentlich gibt es nur liberal. Aber natürlich, wie bei allen anderen Parteien, gibt es verschiedene Flügel und ich nutze das auch. Ich mache mich zum Teil auch ein bisschen darüber lustig, weil selbst unter den Liberalen ist es manchmal nicht ganz klar, wo sozialliberal aufhört, ob es überhaupt ein konservativen Liberalismus gibt. Das Ordoliberale, was du angesprochen hast, das ist eigentlich eine wirtschaftsliberale Form, bezieht sich darauf, dass es bezieht sich an der sozialen Marktwirtschaft. Ist im Gegensatz zu dem, was man oft verschreibt als Neoliberalismus, was auch zum Teil falsch gedeutet wird, gibt es einen klaren Rechtsrahmen, an dem man sich orientiert. Aber dann innerhalb dieses gesteckten Rechtsrahmens so viel Freiheit wie möglich. Okay, und dann gibt es noch nationalliberal. Das ist, glaube ich, im Südwesten von, jenseits der deutschen Grenze. Nee, Südosten, nicht Südwesten. Das grassiert ja dort. Wie würdest du das abgrenzen? Ja, also prinzipiell, vielleicht sollten wir erstmal anfangen, über rechts und links zu sprechen. Oh ja, das ist, oh, dann müssen wir doch noch auf 2 Stunden erfahren. Ja, alles, ja, alles an mit rechts und links. Und eventuell ist die Grenze, wo links oder rechts anfängt, in den letzten Jahren noch etwas verrückt. Gerade bei Twitter oder in sonstiger politischer Diskussion kann man ja immer feststellen, dass sobald man eine Aussage getroffen wird, kommt ja oft der Vorwurf, das ist rechts. Mhm. Und was ist denn rechts? Also wie definierst du denn rechts zum Beispiel? Also ich habe mir kürzlich, in der Tat habe ich da auch drüber nachgedacht. Vor allem, weil immer wieder auch gesagt wurde, gerade auf Twitter, nee, rechts, links, kannst du gar nicht mehr machen, mehr ist durch und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir überlegt, wie gesagt, ich bin kein Politikwissenschaftler und kein Politikphilosoph oder so, aber ich habe mir überlegt, was ist denn die grundlegende Annahme? Und ich glaube, die grundlegende Annahme von links ist, dass erstmal alle Menschen gleich sind, die gleichen Rechte haben und die gleichen Chancen verdient haben. Und mein Eindruck ist, dass bei den Dingen, die ich unter rechts einsortieren würde, die Leute sagen, es gibt Menschen, die sind besser als wir, die sind besser, die haben mehr verdient als die anderen. Und zwar nicht zwingend aufgrund von Leistung. Das wäre ja jetzt eher so wieder ich behaupte jetzt mal, das wäre jetzt eher wieder so die CDU-FDP-Schiene, ja, sondern einfach aufgrund, weil wir Deutsche sind. Ja, also jetzt, oder weil unsere Vorfahren sich das erarbeitet haben oder. Ja, also das heißt, die einen sehen die Ungleichheit als konstitutiv, dass die einen mehr verdienen und so weiter und so fort als die anderen. Und die anderen sagen, eigentlich sollen alle das Gleiche haben. Ich hatte das vorher schon mal, ich hatte hier mit einem Soziologen gesprochen, da ging es dann auch um die Frage Gerechtigkeit oder ging es um die Frage, sollen alle genug haben, ist das gerecht oder soll alle dasselbe haben, ist das gerecht? Und ich glaube, alle dasselbe, das wäre sozusagen ultralinks, alle genug wäre jetzt auch nicht unbedingt rechts, sondern das ist mir dann mal eingefallen. Und ich glaube, darauf könnte man das zurückführen, wenn man das überhaupt noch, so auffassen will. Ich glaube, inzwischen in der Politik, und wir haben dann vorhin jetzt auch festgestellt, dass wir beide keine Politikwissenschaftler sind und keine Juristen sind, aber ich glaube, die bauen, machen anders, ne? Die mir sagen autoritär und noch irgendwas und libertär und noch irgendwas. Ja, also ich würde dir auch einfach jetzt mal widersprechen. Für mich ist das auf der linken Seite, also im Endeffekt wollen die meisten gemäßigten Parteien schon, dass es allen Menschen gut geht und dass sie genug haben, wie du gesagt hast, und dass sie aber, wie sie das erreichen wollen, ist eben unterschiedlich. Also bei den Linken ist es eher eine Angleichung durch Gleichmacherei. Also wir nehmen den reichen Menschen viel weg und geben es den Armen, also Umverteilung praktisch, damit wir am Ende gleich sind. Ja. Und auf der eher rechteren Seite ist es so, dass man sagt, man schafft Möglichkeiten für alle. Oder was heißt die rechteren Seite? Das ist eigentlich der liberale Ansatz, ist zu sagen, wir versuchen die gleichen Möglichkeiten für alle zu schaffen, damit alle die gleichen Chancen haben, etwas aus ihrem Leben zu machen. So, und jetzt finde ich aber noch nicht mal, das kann man gut mit rechts und links also das wird immer mit rechts und links eingeordnet. Es ist ja aber Unterschied mit dem Völkischen und Nichtvölkischen. Also, also für mich ist es so, nicht da kommt man zum Hufeisenprinzip, was ja auch die Linke hauptsächlich kritisiert oder dementiert, dass es das überhaupt gibt. Für mich ist es so, wenn du sagst, Sozialismus würde funktionieren, ist ja auch ein schönes Konzept. Das geht aber nur in einem geschlossenen System. Also du kannst ja nur, kann ja nur funktionieren, wenn die Marktwirtschaft praktisch geschlossen ist, dass du sagst, du gibst allen gleich viel, du beschäftigst alle, dann kannst du ja dann auch nur Handel treiben mit anderen Ländern, die das gleiche System haben. Also du kannst ja dann nicht vermischen systemfremde Länder. Das heißt, für mich ist es eigentlich die linke Seite, triggert so ein bisschen oder hat gewisse Anreize auch dafür, sich abzuschotten. Nur was bei links nicht rauskommt, im Gegensatz zu der extremen Rechte, ist dieser Gedanke, ist das auszusprechen. Also zu sagen, wir sind die eventuell einen völkischen Gedanken mit reinzubekommen. Aber allein durch ein sozialistisch oder gar kommunistisches System schottest du dich eigentlich ab von außen. Und wenn du jetzt genau schaust, wenn du jetzt mal schaust beim Ostblock, ehemaligen, oder jetzt auch zum Beispiel bei uns in den Ostländern, es ist schon auch auffallend, dass Menschen, die aus so einem System kommen, wenig Vertrauen haben, wenn es darum geht, dass fremde Einflüsse reinkommen sollen. Also sagen wir mal so, es ist natürlich jetzt die Frage, ob wir von links und rechts reden und das komplette Spektrum zwischen, keine Ahnung, Mao und Hitler nehmen oder so. Oder ob wir von links und rechts reden und sagen wir mal das Spektrum nehmen zwischen dem linken Flügel der Linken und dem rechten Flügel der AfD. Ne? Mhm. Ja, und insofern, oder ob wir dann halt sagen, naja, wir schnibbeln den linken Flügel der Linken und den rechten Flügel der AfD mal ab und nehmen das als Eckpunkte. Ne? Also nehmen wir, ja, also und sowohl der linke Flügel, wobei mit dem linken Flügel der Linken kenne ich mich jetzt weniger gut aus, aber ich denke, da ist an beiden Extremen, die noch im Parlament irgendwie stattfinden, ist von einer anderen Welt die Rede, als in der wir momentan leben. Ne? Also ich mache manchmal halt auch den Witz, das lösen wir erst nach der Weltrevolution. Ja, also wobei wir das auch noch diskutieren können, ob wir uns gerade in der befinden und jetzt die Chance haben, was wir dann nachher wieder hochfahren. Das wäre nochmal eine andere Frage. Aber das ist eben, ich glaube, das Problem mit diesem Chancengleichheitsansatz ist einfach der, dass das eben einfach noch nicht gegeben ist, dass das eine schöne Theorie ist, dass wir uns aber auf die vielleicht ganz, ganz langsam zubewegen. Ja, aber ich meine, wir beide haben uns ja in so einem Bildungsbiotop da kennengelernt, wo wir gesehen haben, da waren, ich sage jetzt mal, Leute wie du, die akademisch ziemlich fit waren. Und da waren aber auch ganz andere Leute, die sowohl, sagen wir mal, kognitiv in Reifungsgraden und auch akademisch sehr herausgefordert waren. Ja. Und die wurden da halt in einem Maße betreut, nennen wir es mal so. Ja, es gab ja auch dieses berühmte Salemer Wunder, wo dann aus einer 5 halt dann doch noch eine 4 wird, dass es dann doch noch mal reicht für die nächste Versetzung. Und die ist natürlich nicht gekauft worden, die 4, sondern die 4 ist insofern erarbeitet worden, als man da halt die Leute mit so viel Nachhilfe beschmissen hat, dass es irgendwann was hängen bleiben musste. Also um das jetzt mal ein bisschen böse zu sagen. Ja, man kann das auch anders formulieren. Aber das sind natürlich Möglichkeiten, die hat dann nicht jeder. Ne? Das ist dann so eine, da hat eben nicht jeder, es gab viele mit Stipendium, das weiß ich, ja, und da waren auch viele Leute, die einfach sozial fit waren und nicht unbedingt akademisch, die waren auch da und die waren da auch gut aufgehoben. Aber das ist jetzt auch nur ein Beispiel, aber ich glaube eben, dass es diese gleichen Voraussetzungen, die gibt es als Forderung, aber ich glaube, die gibt es nicht als Fakt. Also du beziehst dich aufs Bildungssystem, das öffentliche Bildungssystem. Ich gehe jetzt einfach mal vom Bildungssystem aus und ich glaube, dass das auch, das ist nur mal als ein, ja, wenn man, es ist ja ein Faktor, ne? Also und es ist ja nicht unerheblicher Faktor, wenn wir jetzt von Möglichkeiten ausgehen, die Menschen dann in ihrem Leben haben. Ne? Ja, also aber das Problem ist natürlich, und da wieder zurück auf unsere Schule zu kommen, da ist der Prozentsatz von bildungsfernen Elternhäusern wahrscheinlich relativ gering. Und trotzdem hast du eine große Variation bei den Schülern beobachten können. Das ist aber halt leider so. Also es gibt andere Länder, die sehr viel früher eingreifen in die Vorschulbildung zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das sinnvoller ist. Also wir haben in Spanien gelebt eine ganze Weile und meine 3 Kinder waren auf einer spanischen Schule. Mhm. Und das ist so mit dem Ansatz vom Kindergarten, fängt man an, den Kindern Rechnen und Lesen beizubringen. Mhm. So, jetzt hat meine älteste Tochter, die ich jetzt nicht für ganz doof halte, die hat halt ab 3 Jahren Buchstaben gelernt und hat aber dann trotzdem mit 5,5 oder so konnte sie dann lesen und ist dann hier in der ersten Klasse nach Deutschland gewechselt. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass sie jetzt in der 2. Klasse, sie liest gut. Mhm. Ich weiß jetzt aber wirklich nicht, ob das damit zusammenhängt. Sie liest gerne, weil sie das seit 5 Jahren lernt. Mhm. Und die anderen Kinder haben das halt auch in 1-2 Jahren gelernt. Mhm. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass der nordische Ansatz zu sagen, wir schauen auf soziale Intelligenz, schlechter ist als das südländische, wir versuchen die Schule so früh wie möglich zu starten. Das ist ja dasselbe. Ich hatte eine durchaus variable Schulkarriere, also nicht in meiner eigenen Schulzeit, sondern als Lehrer. Und das heißt, ich war 2 Jahre in der Ausbildung, an normalen Gymnasien, dann war ich ein Jahr eben in Salem, dann war ich ein Jahr in einer Grund- und Hauptschule, in einer Brennpunktschule, konnte eine 6. Klasse Hauptschule in Englisch unterrichten, Viertklässler in Grundschulenglisch und den Rest habe ich Leuten Deutsch beigebracht, die eben Zuwanderer waren. Das heißt, ich habe gesehen, was man da an Grundschulenglisch so macht. Und dann war ich danach Englischlehrer und hatte dann auch mal eine 5. Klasse. Ne? Und da kommen eben Leute, die machen schon 4 Jahre Englisch. Aber das kennst du auch, das ist dieses Spielenglisch, was man da macht. Also Lieder singen, Bilder malen, Buchstaben sortieren, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also irgendwas abschreiben oder irgendwas reinkleben oder so. Ja? Das ist auch absichtlich didaktisch so gemacht. Und ich sag mal, nach einem halben, dreiviertel Jahr, am Anfang haben die Grundschulenglisch-Leute noch ein bisschen Vorsprung, ja, weil ich hatte dann Schüler, die hatten Grundschulenglisch und welche, die hatten keine in der 5. Klasse. Und die haben noch ein halbes, dreiviertel Jahr einen Vorsprung, die kannst du dann auch super aktivieren, indem die dann das Wort schon wissen oder irgendwas. Und dann ist das weg. Ja, und insofern ist das auch so ein Dreijähriger oder selbst ein Vierjähriger, Fünfjähriger, der kann halt dann doch, der kann halt Buchstaben in Laute dann irgendwie, also er kann dann lesen in Anführungszeichen, aber wir wissen auch, dass es zwischen lesen können und lesen können ein großes Spektrum gibt. wie gesagt, also, Bildungschancen, ich weiß nicht, wie es dir geht und wie alt deine Kinder jetzt sind, aber also ich habe die Grundschule ja beobachtet, eben auch aus fachlicher Perspektive und habe immer wieder festgestellt, die kriegen da Hausaufgaben und das zieht sich durch eigentlich bis weit ins Gymi hinein, die kriegen da Hausaufgaben, wo ich dann sage, hat der Lehrer euch beigebracht, wie das geht, was er da von euch fordert? Und die Kinder zumindest sagen nein. Ja, und das heißt indirekt, dass jetzt mosern alle über Homeschooling, wobei das, was das da jetzt aktuell Homeschooling ist, ist ja kein Homeschooling. Homeschooling ist was ganz anderes. Aber da werden Leistungen eingefordert, die faktisch nicht vom Kind eingefordert werden, sondern von den Betreuungspersonen. Punkt. Ja, und das heißt indirekt, dass die Leistung, die das Kind in der Schule bringen kann, abhängig davon ist, wie gut die Eltern ihm helfen können oder nicht. Und damit ist eine Gleichheit aus meiner Sicht nicht mehr gegeben. Und das ist jetzt in Corona-Zeiten oder eben grundsätzlich so? Ist grundsätzlich so. Also ich habe zum Beispiel, bei uns in Steißlingen, die Kinder haben Fotos gekriegt von Gebäuden in Steißlingen und in Wieks. Also das sind die beiden Stadtteile. Ja, und das hat, ja genau. So, die kriegt meine Tochter die Fotos, ja, und dann muss sie rausfinden, wo das ist. Ich sage jetzt mal, 99% der Steißlinger Kinder waren wahrscheinlich nie in Wieks, im anderen Stadtteil. Weil sie da, wenn sie da keinen kennen, wenn es da keinen Grund gibt, da hinzugehen, da ist ein Golfplatz, da kann man dünne essen gehen, das machst du auch nicht mit kleinen Kindern. Das heißt, die kennen das nicht. Und mir hat einer gesagt, der nicht wie ich 13 Jahre hier weg war aus dem Dorf, beziehungsweise 25 Jahre weg war, der die ganze Zeit hier gewohnt hat, mit Ausnahme von seinem Studium in Karlsruhe, der hat gesagt, selbst er konnte diese ganzen Dinger nicht identifizieren. Ja? Und dann hat er gesagt, die Lehrerin hat dann drunter geschrieben, hast du gut gemacht, Rudi. Ja? Und dann hat er gesagt, eigentlich hätte er drunter schreiben, hast du gut gemacht, Karl, nämlich seinen Namen, den Namen vom Vater. Ja? Und das ist so ein komplett banales Beispiel, wo du sagen musst, diese Hausaufgabe kann das Kind alleine nicht lösen. Da wird davon ausgegangen, dass zu Hause jemand ist, der das Kind an die Hand nimmt und sagt, so und so, oder guck mal, jetzt fahren wir mal nach Wieks und gucken uns das an. Und ich weiß nicht, ob deine Kinder solche Hausaufgaben kriegen, aber meine haben das in der ganzen Schulzeit, und zwar bis hoch, ich sage jetzt mal bis Klasse 10 mindestens, haben sie Aufgaben gekriegt, die sie allein gar nicht hätten lösen können. Oder sagen wir mal bis Klasse 8, 9. Ja, wo der... Und aus meiner Sicht ist die Gymnasial, was da attestiert wird, Gymnasial wird nicht attestiert, ob das Kind das kann, sondern ob das Kind die Unterstützung zu Hause hat, dass das Kind das wuppen kann. Das heißt, da werden die Eltern auf ihre Gymnasialfähigkeit geprüft. Da gibt es sicher noch Nachholbedarf in Deutschland. Vor allem, wir haben ja auch nur die Halbtagsschule. Ich bin jetzt überhaupt gar nicht so im Bildungswesen so wie du. Nein, ich meine, es ging mir um deinen Ansatz, dass du sagst, wir wollen gleiche Verhältnisse schaffen. Ich glaube fast inzwischen, das geht nicht, Punkt. Also es gibt, du kennst vielleicht dieses eine Bild von da ist ein Zaun und da ist ein kleines Kind und ein großes Kind. Und dann stehen beide auf so einer Kiste, ne? Und das eine Kind kann schon drüber gucken und das andere nicht. Und dann braucht halt das kleine Kind noch eine zweite Kiste, damit, ja, also das braucht halt einfach mehr, bis es auf derselben Ebene ist. Also ich glaube, dass wir in Deutschland, ich meine, du wohnst in Baden-Württemberg, ja. Herzlichen Glückwunsch, wir sind gerade in Berlin, dass mit dem Föderalismus ja erstmal schon mal gar nicht funktioniert. Dann das Zweite ist, also wieder zurück zu Spanien, da ging die Schule halt bis 4, 5, weil zum Teil war Schule, danach war halt Hausaufgabenbetreuung und Sport. Ja. Das habe ich auch im Austausch so erlebt, dass man also erstmal es den Eltern ermöglicht, auch zu arbeiten. Das ist ja hier ein bisschen lächerlich, wenn die Kinder in die erste Klasse kommen und dann um 11 Uhr oder 11.15 Uhr mit der Schule fertig sind. Und dazu gibt es halt diese Hausaufgabenbetreuung auch. Also es gibt sicher noch viel zu tun. Aber wenn ich zurückkomme auf die ursprüngliche These, wenn ich das richtig verstehe bei dir, halt, solange es das Bildungssystem nicht gewährleisten kann, allen die gleiche Bildung zukommen zu lassen, sind wir darauf angewiesen, umzuverteilen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Konsequenz mitziehe, aber ich sage die Voraussetzung dafür, dass alle die gleichen Chancen haben. Und wie gesagt, wir reden ja nicht nur über Bildung, wir reden darüber, dass Kinder von Familien, die weniger verdienen, mehr Krankheiten haben. Also wenn wir jetzt auch sowas nehmen wie USA oder so, ne, da ist ganz klar, momentan sterben da die African Americans und die Hispanics sterben gerade weg, interessanterweise nicht die Asiaten, ne? Wie hat es so schön im Podcast gehört, they have frontline jobs, ja, also die müssen, die arbeiten da, wo sie halt im Zweifelsfall auch sich ein Virus fangen, ja, und haben grundsätzlich, wohnen in Gegenden, wo sie, mein Sohn hat mir das erzählt, da gibt es irgendwie eine Straße, die heißt dann irgendwie Asthma Alley oder sowas, sinngemäß, ja, wo die Leute einfach schon ohnehin gesundheitlich vorbelastet sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es das in gewisser Form auch hier in Deutschland gibt. Und es gibt ja diese Korrelation zwischen Bildungsgrad und Gesundheit. Das heißt, und grundsätzlich einfach an, also ich glaube, dass diese Grundvoraussetzung für das, was du da, was sozusagen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, das liberale Projekt ist, dass diese Grundvoraussetzung ist aus meiner Sicht nicht gegeben. Ich sage jetzt nicht, schmeiß denen einfach Geld an den Kopf, ja, damit das Ding, aber weil du jetzt auch sagst, Föderalismus funktioniert nicht. Also das heißt, Föderalismus abschaffen, / was weiß ich, Bundeszentralabi? Nein, also Föderalismus, wenn dann überhaupt nur in Bildung. Also ich finde schon, dass es einheitliche Standards geben sollte. Und gerade mein Heimatland wehrt sich ja strikt dagegen, aber eigentlich nur, weil sie befürchten, also Bayern, wie Baden-Württemberg auch, weil sie befürchten, dass der Standard gesenkt wird. Also bayerisches Abi überall. Wie bitte? Und dann bayerisches Abi überall wäre die Lösung. Oder als Kompromiss des Baden-Württembergs. Also, erklär mir doch mal, wenn wir alle eine Sprache sprechen, wie es nicht möglich sein kann, dass man sich auf, weiß ich nicht, mal zwei Handvoll Schulsysteme einigen kann in ganz Deutschland und vielleicht, dass wir alle das gleiche Mathebuch haben im Gymnasium oder zwei zur Auswahl stehen oder drei zur Auswahl stehen. Also, dass jedes Bundesland da seine Süppchen kocht, halte ich jetzt nicht besonders für förderlich, weil wir ja auch den bayerischen Schülern keinen Gefallen tun. Ja, wenn ich mir das halt angucke, also eine Sache, die ich ja momentan mache, ist, ich berate Leute, die einen Job suchen. Ne? Und dann suchen wir Leute suchen, die einen Job suchen, nämlich Recruiter. Und dann gucken wir, wo gibt es eigentlich Leute, die im HR arbeiten und die sagen, ich bin einer, der sitzt in der Firma und sucht Leute, die einen Job suchen. Ja? Und klar, ich mache das jetzt in Baden-Württemberg und die meisten sagen, aus Baden-Württemberg und Bayern will ich eigentlich gar nicht weg oder vom Bodensee will ich nicht weg. Das sind, aber selbst die sich es aussuchen können, da sage ich immer, jetzt machen wir mal Baden-Württemberg und Bayern und notfalls noch Hessen, ja. Und dann guckt man einfach, wie viele Recruiter gibt es denn da, ja, im ganzen Bundesland. Und da siehst du ein Süd-Nord-Gefälle. Ja, klar gibt es dann wieder in Hamburg welche und in den Großstädten, in Hannover und so weiter. Ja, aber in der Gesamtfläche von den Bundesländern, also es ist einfach so und guck dir die Arbeitslosenquoten an, ja, in den verschiedenen Bundesländern, muss ich dir ja nicht sagen. Und die korrelieren natürlich wiederum mit, also jetzt sehr vereinfacht gesagt, sie korrelieren wiederum mit Bildungsgrad. Und Bildungsmix und dann die entsprechenden Bevölkerung. Wie korrelieren denn die Regierungen mit, also wenn du jetzt zurückschaust, gut, Baden-Württemberg ist die komplett Ausnahme, darüber möchte ich gar nichts sagen, aber Herr Kretschmann ist eben, naja, das weißt du, dass weder die Grünen noch die SPD Baden-Württemberg kaputt kriegen. Woran liegt denn das? Nein, aber lass uns doch genau mal darüber reden. Jetzt bist du eingefroren, hörst du mich noch? Ja. Nein, lass uns genau darüber reden. Lass uns genau darüber reden. Warum haben wir jetzt, was haben wir jetzt, 6 Jahre Grüne hier an der Macht? Ja. Und es gibt immer noch Metzgereien. Mhm. Wie kann das denn sein? Ja. Jetzt mal selber provokativ getwittert. Ja. Also, das kann doch nicht sein. Dass wir nach 8 Jahren Grünen hier die ganze Wirtschaft immer noch nicht kaputt haben. Woran liegt das wohl? Das liegt doch nicht an den Grünen. Wasser trinken, also, oder andersrum, der gute Herr Kretschmann, der bewegt sich doch in einem ganz anderen Raum, als sich Herr Habeck das zelebriert. Also der muss ja leider Realpolitik leisten. Ja, aber den haben sie auch noch nicht aus der Partei. Den Palmer schmeißen sie jetzt raus, ja, weil er halt einmal zu viel provoziert hat. Das werden sie auch nicht schaffen. Ja. Wie lange hat die SPD gebraucht und warum fliegt der eigentlich so selten einer aus der CDU? Oder kriegen wir das noch nicht mit? Oder bei der FDP? Man kann Menschen den Parteieintritt verweigern, aber wenn man es aufgenommen hat, wieder rauszubekommen, ist gar nicht so einfach. Dann ist es schwierig. Aber zum Beispiel, ja, nehmen wir mal Konstanz, ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast, da hatten wir vorher einen grünen Bürgermeister, der war eigentlich, in Anführungszeichen, eigentlich CDU, so ein bisschen so ein Kretschmann, ja, und jetzt haben wir einen CDU-Bürgermeister in Konstanz, der ist eigentlich so ein Undercover-Grüner, ja. Also, dass die CDU und die Grünen so viel Schnittmenge haben, hätte ich ehrlich gesagt als die grün-rote Koalition hier war in Baden-Württemberg, habe ich auch gedacht, oder als vor Jahren schon grün-schwarz angesagt war, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht funktionieren. Aber ich meine, wenn uns überhaupt irgendwas blüht, dann doch grün-schwarz, oder? Also bei der nächsten Wahl, wenn überhaupt. Oder Thüringer Verhältnisse. Weiß ich nicht. Also ich tippe auch auf Grün-Schwarz. Vielleicht klappt ja Jamaika dieses Mal. Oder macht ihr mit diesmal? Ich halte mich da bei Prognosen. Kollegen Lindner wegräumen. Wie bitte? Dann müsst ihr, wenn ihr Jamaika diesmal mitmachen wollt, müsst ihr noch. Das war doch, also aus meiner Sicht war das so, dass Lindner gemerkt hat, dass ihn die CSU rechts überholt, ja. Dass die plötzlich Sachen fordert, die er eigentlich gerne gefordert hätte, und dann ist er raus, oder? Oder wie schätzt du das ein? Nee, das war schon so, dass im Endeffekt von den FDP-Punkten keiner durchkam oder von der ganzen Liste sie vielleicht ein oder zwei durchsetzen konnten. Frau Merkel sich zurückgelehnt hat, überhaupt nicht moderiert hat. Also die hat einfach mal die kleinen Parteien da verhandeln lassen. Und im Endeffekt konnte halt überhaupt gar nichts vom FDP-Programm hätte man umsetzen können. Und dann hat man die Reißleine gezogen. Allerdings gebe ich zu, die Kommunikation war verbesserungswürdig. Okay, dann sind wir wenigstens da jetzt definitiv einer Meinung. Also es gibt auch eine andere Variante dieser Geschichte, die ist ja auch, ich glaube, im Spiegel oder so nachzulesen. Wo jemand mit ziemlich vielen Leuten geredet hat, wo, naja, wie auch immer. Gut, lass uns mal zu ein paar anderen Sachen kommen. Also Bildungsthemen bin ich überhaupt gar nicht, also außer aus meinen persönlichen Erfahrungen bin ich überhaupt nicht firm. Glaube aber schon, dass man das sowas in Deutschland vereinheitlichen könnte und auch eben die Schule verlängern und dann nicht nur sagen, wir haben einen Hort und dann springen die Kinder rum von 12 bis 5 und machen gleich Sport, aber kommen dann schon mit gemachten Hausaufgaben nach Hause. Gut, und da müssen wir erwähnen wir nochmal kurz, dass wir da die Vereine natürlich wieder integrieren müssen, weil sonst hungern die aus. Ne? Also der Grund, warum so Orte wie Steißling mit seinen 5000 Einwohnern funktionieren, ist, dass es eine unheimlich starke Vereinsstruktur gibt, ja, wo die Leute wo die Leute miteinander da verknüpft sind. Gut, nehmen wir mal noch ein anderes. Wer wie rechts und links definiert im Endeffekt. Also es ist ja so, ich glaube, dass das Thema rechts-links wirklich durch ist, ja, sondern man jetzt, man kann sicher rechtsradikal oder sowas weil es gibt rechtsradikal und rechtskonservativ oder so. Ich glaube, das kannst du noch definieren über die nationale Schiene und über die Maßnahmen, von denen Leute dann reden. Also wenn einer sagt, man muss dann mit der Waffe sich an die Grenze stellen, so definiert so Sascha Lobo dann immer, sobald jemand einen anderen Staat haben will, ja, ein anderes Grundgesetz haben will, ich glaube, dann haben wir dasselbe gilt für linksradikal, dann haben wir diesen Punkt erreicht. Hufeisen, ich glaube, da würden wir uns jetzt beide zu weit rauslehnen, wenn wir das kompetent diskutieren wollten. Das ist vielleicht für die, die das nicht wissen, die Idee ist sozusagen, es gibt, dass die Linksextremen und die Rechtsextremen gleich sind. Und da muss man sich ja nur die Kriminalstatistik angucken und dann sieht man, dass das so viel linksfreundliche Polizisten gar nicht geben kann, die so viele linke Straftaten übersehen, dass das irgendwie auch nicht gleich sind. Bitte? Es heißt nicht, dass sie gleich sind. Es heißt nur, dass gewisse Kennzeichen von den Extremen, dass die sich ähneln. Und das bedeutet, wenn du aufteilst auch statt rechts und links, sagst du viel Staat, wenig Staat. Und da sehe ich durchaus sehr viele Ähnlichkeiten bei den also Rechten. Ich weiß nicht, ist die linkste Position ist doch die Anarchie, oder? Oder die ich kenne. Oder? Ist das die linke? Ja, aber das wäre jetzt zum Beispiel, wenn das du sagst, ultralibertär. Noch weniger Staat gibt es ja dann nicht. Bei der Anarchie, also für mich ist die allerlinkste Position wär ein geschlossenes kommunistisches System. Also ein Weltkommunismus. Weltkommunismus. Ja gut, Weltkommunismus ist jetzt ein bisschen, wir reden ja jetzt doch über nationale Politik. Okay, also gut, dann sind wir wieder bei der Frage Realpolitik in Anführungszeichen versus Theorie. Ich glaube, da kommen wir zu keinem Ergebnis, aber ich denke, wir haben es einigermaßen eingegrenzt. Jetzt waren wir ja gerade schon beim Föderalismus und der ist ja jetzt gerade so ein bisschen in der Kritik, beziehungsweise Europa, was ja auch so ein Thema von dir ist. Also wenn man deinen Namen googelt, findet man auch noch deine Kandidatenseite zur Kandidatur bei der Europawahl. Die haben ja beide so ein bisschen Watschen gekriegt. Also die einen sagen jetzt, Merkel ist entmachtet, die Ministerpräsidenten haben die Macht an sich gerissen. Und die anderen haben sich am Anfang dieser Krise gefragt, wann wacht eigentlich Europa auf? Weil sozusagen, als die Grenzen dann zu waren, ist dann Frau von der Leyen aufgewacht und hat gesagt, oh ja, übrigens Geld hätten wir auch noch. Also jetzt mal, so stellt sich vielen Leuten dar. Wie siehst du das? Ich sehe da eklatante Versagen von europäischer Seite. Also einerseits muss man zur Verteidigung sagen, wurde wohl im Januar ein Aufruf gestartet an alle Mitgliedstaaten, um zu fragen, ob sie dann genügend Schutzmaterialien hätten, woraufhin alle verneint haben. Das muss man und gesagt, ja, also, Entschuldigung, ob sie genügend hätten, sie haben bejaht und haben Hilfe verneint und abgelehnt und haben gesagt, also, sie können sich selber, also sie hätten genügend Ausrüstung. Alle 27 Staaten haben gesagt, sie haben genügend Ausrüstung. Okay. So, das muss man jetzt mal zugute halten, hat irgendjemand da mal angefragt aus Brüssel. Allerdings gibt es in ein Amt für Pandemien und das wurde, glaube ich, 2003 gegründet. Die sitzen irgendwo in Estland oder so, kann das sein? Ja, und die sitzen da. Also Sitzen ist genau der richtige Ausdruck. Also die sitzen da und fragt, ja, wann kommt's denn? Was passiert denn da? Also da, ich habe das Interview mit dieser Frau gelesen und dachte mir, sie hat versucht, sich zu rechtfertigen, aber die hat so ungefähr alle Anzeichen verschlafen. Und das ist schon eklatant. Sonst hat natürlich Europa in Gesundheitspolitik jetzt nicht besonders viele Kompetenzen, aber man erwartet sich trotzdem, ich meine, es gibt ja auch einen Kommissar für Gesundheit, also es gibt ja schon Möglichkeiten, dass man, wenn man sieht, es rollt so eine Welle auf Europa zu, sagt, hey, dann setzen wir doch, jetzt versuchen wir doch mal alle Gesundheitsminister an einen Tisch zu setzen und eruieren mal, weil jeder hat ja wahrscheinlich so einen Pandemieplan, wie ja die Bundesregierung auch hatte, und schauen mal, können wir das koordinieren, können wir euch helfen, eben das abzustimmen, vermitteln. Und das ist überhaupt nicht passiert. Natürlich hat Europa da komplett versagt. Und dann kommen so Handwaschvideos von Frau von der Leyen, wo sie Happy Birthday singt. Und dann denkt man sich, wow, warum seid ihr überhaupt da? Immerhin hat sie nicht das Pipi Langstrumpf. Das wäre der Anfang am Ende gewesen. Da. Am Anfang hieß es ja, man kann Grenzen nicht schließen, und plötzlich war dann doch Europa wieder da, und jetzt versuchen sie ja auch, das alles nachzuholen. Aber es war ja nichts, was wie so ein Tsunami von heute auf morgen kam. Also es gab ja durchaus Anzeichen. Man hätte sich ja schon mal die Wochen, die man die Informationen hätte man sich ja vorbereiten können, sowohl die Bundesregierung als auch die EU. Hm. Also das ist überhaupt nicht. Einfach keiner mit gerechnet, oder? Dass das kommt. Ach, da kommt was, aber lass mal. Wie bitte? Haben die gesagt, da kommt was, aber lass mal? Oder haben die einfach gedacht, es läuft wieder wie bei SARS, dass das so veräppt und dann irgendwo in Kanada endet? Hatten wir in Deutschland SARS-Fälle? Ich glaube. Ich war also zu der Zeit in Kanada. Also, ich habe das damals in Kanada mit. Und für uns, also ich habe mich, also ich bin Biologin, aber jetzt nicht mehr aktiv, aber ich beschäftige mich natürlich schon mit Gesundheitsthemen. Und gerade solche Pandemiesachen interessieren mich, aber erst, also seit Ebola eigentlich, seit 2014, da habe ich dann doch mal einen Schreck bekommen und geschaut. Und dann ist es so, mein Mann reist sehr viel, und der war jetzt auch inzwischen schon wieder 3-4 Mal in China. Also ich schaue schon immer, was passiert denn so in den anderen Ländern. Und es war jetzt nicht so, es war schon im Februar ersichtlich, da kommt was, aber es ist auch nicht so eine gravierende Sache. Also es ist was, auf das man sich vorbereiten muss und wo man Vorsorgen, auf jeden Fall Vorkehrungen treffen muss und mal einen Plan erstellen muss, wie reagieren wir. Aber es ist auch nichts, wobei man in absolute Panik verfallen müsste. Hm. Und also meines Erachtens, ich verstehe das bis heute nicht, wie, warum man wirklich dachte, dass das nicht nach Europa kommen würde. Aber ist jetzt die Frage, haben die zu früh, zu spät, genau richtig reagiert? Wie schätzt du das ein? Also jetzt mal, wenn wir jetzt mal wieder auf Deutschland gehen. Auf Deutschland bezogen, naja. Ich finde, erstmal haben sie zu spät reagiert, weil sie eben genau diese Vorkehrungen nicht getroffen haben. Also noch Masken zu verschicken. Sind denn Masken und so, ist das alles ausgegangen, wirklich? Naja, die haben aber krass rationiert. Ich weiß nicht, ich habe mich mit ernsten Freunden unterhalten, und die haben dann schon im Anfang März oder Ende Februar, ich habe eine Freundin, die ist HNO-Ärztin, hat in der Klinik da gearbeitet, und die hat dann nur noch eine Maske pro Woche bekommen. Okay, also so eine FFP 2, 3, also diese. Ja, ich glaube, da ging es jetzt einfach nur um die normalen, weil du halt im HNO-Bereich trägst du halt immer Masken, weil da kommen halt Leute, die natürlich irgendwelche Ausflüsse haben oder bluten oder sowas. Und die wechselst du eigentlich mit jedem Patienten. Ja, eben. Diese ganz normalen. Die normalen OP-Masken, also die normalen, genau, diese die normalen. Blauen, ne? diese diese blau-grünen Masken. Ja, also die haben die erstmal rationiert, weil die keine mehr bestellen konnten, okay, und haben wirklich dann nur noch eine Maske pro Woche rausgegeben. Okay. Und es war, und Schutzkleidung auch. Also das ist schon echt ein Problem bei Ärzten. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man ein Lager hat für die Gesamtbevölkerung, sondern wirklich davon, dass man halt das medizinische Personal versorgen. Da sind wir uns einig, dass diese Masken im Wesentlichen in die Hände, und also jetzt gerade FFP2-3, dass das in die Hände von dem medizinischen Personal gehört. Natürlich, nur. Wirklich gefährdete Einzelpersonen, die jetzt, was weiß ich, gerade eine Krebstherapie haben oder so. Ja, das kann ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob du mal längere Zeit mit so einer Maske verbracht hast. Das erfordert eine enorme Disziplin. Das ist höchst gar nicht. Dann sehe ich, ich muss die Brille absetzen, weil ich sehe, entweder dampfe ich mir da rein oder. Also wir haben sowohl die selber genähten, als auch ich habe ein paar, interessanterweise eine Geschäftspartnerin aus China, die hat dann gesagt, ja, zieh immer eine Maske an. Und ich sage so, hier gibt es keine, wobei ich das gar nicht weiß. Und dann hat sie gesagt, ich schicke dir 50. Dann hat sie mir aus Shenzhen, also die ist da ganz in der Nähe die muss, glaube ich, nur über die Brücke fahren, dann ist sie in Hongkong. Und die ist praktisch zwischen Hongkong und Wuhan. Irgendwie nach 2 Wochen war das Päckchen mit den 50 Masken da, ja. Also diese ganz normalen OP-Dinger. Ich weiß nicht, ob es die Masken eine Weile nicht gab. Das kann ich echt nicht beurteilen. Vielleicht ist das ein guter Übergang zu einem Stichwort, was du ja durchaus, wenn du nicht Sozialismus ich glaube, um Sozialismus geht es auch gar nicht, aber das ist ja auch egal. Begriff, an dem du dich dann immer mal wieder aufhängst, ist der schöne Begriff der Planwirtschaft. Ja? Und das ist ja gerade so ein bisschen, also indirekt hast du ja gesagt, naja, das hätte man, ja, weil eigentlich diese Krankenhäuser und so, das sind ja alles Unternehmen, ja, selbst wenn sie in kommunalem oder Kreiseigentum sind. Oder Landeseigentum gibt es vielleicht auch im Zusammenhang mit Unis. Aber im Wesentlichen sind es ja Unternehmen. Und hat jetzt der Staat da, wie ist denn das mit dem Staat und den Unternehmen? Also früher hast du dann immer so durchaus so eher latent aggressiv dann gegen Eingriffe des Staates in die Wirtschaft getwittert. Und dann habe ich ja auch mal provokativ zurückgefragt, ob jetzt diese ganzen Corona-Hilfen, ob das nicht auch alles staatliche Eingriffe in die Wirtschaft ist und wie die FDP sich dazu verhält oder eben du. Das ist mir jetzt Schnurz, aber ist das nicht ein Entweder-Oder? Also entweder wir schaffen die Bedingungen und dann machen alle ihr Bestes draus. Oder wir nehmen wirklich, wir reden ja jetzt inzwischen von, ich glaube, Billionen, ne, Beträgen in die Hand und retten ausnahmsweise mal nicht die Banken, sondern die wirklich was ab. Na gut. Und retten da die Wirtschaft, in Anführungszeichen, die Arbeitsplätze. Das kriege ich jetzt nicht so ganz zusammen. Also wann darf der Staat, wann muss der Staat in die Wirtschaft eingreifen? Ja, wenn man den normalen Wettbewerb staatlich unterbindet, ja, und den Unternehmen staatlich durch dieses Infektionsschutzgesetz, das da in Kraft getreten ist, hat man ja den Unternehmen den Betrieb unterbunden, sozusagen. Beziehungsweise es ist eine Krisensituation. Und dann sind natürlich verschiedene Maßnahmen erforderlich, die in der normalen Zeit überhaupt nicht unbedingt erwünscht sind. Das heißt, ich glaube, man muss da schon genau unterscheiden zwischen, wenn es normal läuft und Unternehmen gegenseitig im Markt konkurrieren können, dann sollte sich meines Erachtens der Staat so weit wie möglich raushalten. Und da kommen wir zurück auf dieses Ordoliberale, dass es natürlich Regeln geben sollte. Und natürlich sind wir hier in einer sozialen Marktwirtschaft. Und natürlich gibt es ganz anderen Schutz auch für Arbeitnehmer, als du hast vorher das Beispiel in der Gesundheitspolitik in den USA angebracht. Das gilt da natürlich genauso, dass das in den meisten Ländern Europas gegeben ist. Nur in so einer Krisensituation, wenn man sagt, man schließt die Schulen, die Eltern müssen zu Hause bleiben, manche können ihren, die Gastronomen müssen ihre Läden schließen oder dürfen nur noch Kaffee durchs Fenster verkaufen. Die Hotels müssen zumachen. Die Flug, niemand darf mehr fliegen. Niemand darf mehr aus dem Haus. Das ist doch ganz klar, dass man dann den Unternehmen unter die Arme. Darf niemand mehr fliegen? Es sind nur die anderen, also halt gut, also die Leute dürfen noch nicht rein, ne? Das stimmt. Die Grenzen sind geschlossen, die Hotels haben alle zu, man soll zu Hause bleiben. Also, Geschäftsreisen sind erlaubt. Ne? Dein Mann ist ja wohl auch irgendwie nach China zurückgekommen. Ich nehme an, dass er mit dem Tretboot gefahren ist. Ja, der fliegt ja selber. Der ist systemrelevant. Er fliegt die Masken von China nach Deutschland. Also insofern musste er arbeiten. Ja, aber wenn dass man jetzt zu einem Erholungsurlaub nach Mallorca fliegt, ist ein bisschen schwierig. Und man, die Leute sind aus Mecklenburg-Vorpommern rausgeworfen worden. Oder ja, die haben ja auch den Zweitwohnsitz. Die Menschen dürfen ja nicht mehr zu ihrem Zweitwohnsitz reisen. Also der Verkehr der Menschen wurde ja schon künstlich gesteuert, sodass sie zu Hause bleiben. Okay. Also das war interessant. Und zwar, das habe ich in der Tat mitgekriegt bei den Friseuren. Die Friseure waren ja am Anfang nicht geschlossen. Aber interessanterweise ging niemand mehr zum Friseur, weil ja schon Distancing angesagt war. Und dann haben die Friseure, also ich habe dann irgendwie mit einer gechattet und habe gesagt, wieso bist du jetzt sauer, dass ihr noch nicht geschlossen seid? Und dann sagt sie, naja, wenn die uns schließen würden, dann würden wir Hilfen kriegen. Aber momentan bleiben die Kunden weg und die Leute haben aber keine Böcke, zum Friseur zu gehen. Haben wir jetzt Einbrüche in den Umsätzen, aber wir kriegen keine Mittel. Ja? Und das fand ich dann schon ein bisschen absurd. Ne? Also das heißt, der Staat, so wie du sagst, sobald der Staat sagt, du musst schließen, dann kriegst du Geld. Aber wenn aufgrund der Situation, für die du ja nichts kannst, ja, also es ist ja ein Unterschied, ob eine Bank Scheiße baut und nachher Schulden hat und Mist gebaut hat, ob man sagen muss, oder ob halt so eine Pandemie ausbricht und einfach die Leute ihr Konsumverhalten ändern und dann man sagt, tja, dein Problem. Ja, aber diese Kurzarbeitermittel zum Beispiel, also würden ja schon gab's, glaube ich, ja. Antragen konnte und für alle Selbstständigen, die konnten auch Hilfen in Anspruch nehmen. Also eigentlich also, aus dem Topf das funktionieren müssen. Also wie gesagt, es war nur, das war einfach die Äußerung von einer Friseurin, die sagte, ja, wenn die uns jetzt schließen würden, würden wir Geld kriegen, aber da sie uns nicht schließen, kriegen wir kein Geld. Also wie auch immer. Das Problem mit den Selbstständigen ist ja, du müsstest ja, also wenn dann später einer kommt, ja, und sagt, so, jetzt leg mal auf den Tisch, dann musst du ja praktisch die Verdienstausfälle, wobei ich habe jetzt gesehen, die baden-württembergische Regierung hat auch die Formulierung, wie hieß es, Umsatzausfall, ja, also nicht nur, also ich muss jetzt nicht konkret nachweisen, so habe ich es verstanden, dieser und jener Auftrag ist jetzt gecancelt worden, sondern es ist natürlich auch so, ich bin ja auch auf Events unterwegs und dann beauftragt mich jemand, der dann kurzfristig auch bucht, ja, und ich kann nicht mehr auf Events unterwegs sein, das heißt, meine ganze Akquisemaschine war lahmgelegt, die habe ich natürlich jetzt digital umgerummelt, aber das wäre zum Beispiel was ich ja in dem Sinne nicht nachweisen könnte, ne? Aber die haben dann eben gesagt, Umsatzdefizite kann man eben auch benennen, ja, und dann durfte man sich auch spannend, ein Unternehmergehalt von 1180 Euro. Das mag jetzt sein, dass der Betrag nicht ganz genau stimmt, aber die 1 vorne und die 2 Einsen vorne stimmen. Ein Unternehmergehalt von 1180 Euro. Also ich weiß ja nicht, wie teuer man in Berlin lebt, aber davon kann ich Frau und 2 Kinder hier, so wie ich wohne. Ja? Ich kann ja nicht mein Haus verkaufen, weil Corona ist. Ja? Abgesehen davon, dass das wahrscheinlich gerade keiner kaufen würde, aber das kann ja nicht funktionieren. Ja. Also zu sagen, du kriegst jetzt 1180 Euro, das ist dein Unternehmergehalt. Ja, also zurück, ich habe den Eindruck, erstens, man hätte das sicher eleganter lösen können. Also schon, es gab Vorschläge zum Beispiel, dass über, also vielleicht hat der Baden-Württemberg tatsächlich das auch aufgegriffen, dass man sagt, man hat die Umsatzeinbußen vom letzten, also man schaut sich die Bilanz vom letzten Jahr an und lässt auch die Finanzämter auszahlen. Ne? Dann hätte man auch direkt den Draht gehabt zu den Unternehmen. So wurde ja schon, also gerade in Nordrhein-Westfalen wohl, ist ja wohl auch eine Menge Missbrauch betrieben worden. Das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile dauern, das wieder aufzuarbeiten. Und ja, also beim Finanzamt, also das war, glaube ich, das, was der Stelter auch eben Beyond the Obvious in diesem Podcast vorgeschlagen hatte, dass man einfach den Jahresumsatz vom Vorjahr nimmt, durch 12 teilt, das praktisch den Umsatz auszahlt, also wirklich das Brutto sozusagen, weil ja, man hat ja auch Kosten. Und ich habe hier wenig Kosten, aber ich habe natürlich privat einfach, ich weiß einfach, was ich pro Monat auf den Tisch legen muss. Ja, das sind 1.180 Euro. Definitiv nicht. Also da ja auch, also man hat es kompliziert gelöst und man hätte es vielleicht auch einfacher machen können. Viel falsch gelaufen, wenn du zurückfragst. Also ich denke, erstmal wurde eben verschlafen, sich darauf vorzubereiten. Und dann hat man ganz gravierend eingegriffen. Vielleicht zu diesem Zeitpunkt gerechtfertigt, wenn man sich von den Bildern aus Italien hat leiten lassen. Aber dann hätte sehr, sehr schnell auch wieder ein Zurückrudern kommen können oder müssen. Und da weiß ich nicht. Da ist jetzt, also hältst du, sagst, die aktuellen, also oder hältst du die Maßnahmen jetzt, sagen wir mal, vor? Also wir reden jetzt heute am 12. Ja. 12.04. muss man ja dann historisch über vermerken, ne? Wenn die dann sagen, ah, das war ja erst der Anfang der Krise. Reden jetzt am 12.04.2020. Hm? Nee, 2020. Und zwar erhältst du, also es war ja jetzt zum 11. war ja nochmal mehr Lockerungen zu gestern. Würdest du sagen, das, was jetzt davor war, war das schon zu strikt? Hätte man diese Lockerungen jetzt zum 11. schon früher bringen können? Hätte man jetzt schon noch mehr lockern sollen? Was ist da dein... Du weißt ja, ich bin ein Anhänger des schwedischen Modells. Und schon allein deshalb, weil die auch zugeben, Fehler gemacht zu haben. Was ich hier komplett vermisse. Also da wird überhaupt nie zugegeben, wenn man irgendwelche Fehler gemacht hat. Bei den Schweden ist es ja so, die... haben einen eklatanten Fehler ganz am Anfang gemacht, dass sie nicht ganz konsequent die Altersheime geschützt haben und hatten dann dort eine Menge Fälle, was natürlich zu erheblichen Toten geführt hat. Ich glaube, dreifache Todesquote von Deutschland, ne? Also pro... Ja, nur ich glaube nicht, man das immer so vergleichen kann. Ich meine, wenn du sagst, unsere Maßnahmen waren so toll, warum haben dann Spanien und Italien, die ähnliche Maßnahmen getroffen haben, auch Italien hat wahrscheinlich jetzt mal so gefühlt 4 Wochen lang gar nicht gemerkt, dass sie das Ding im Haus haben. Ja, also da wetzte ja einer durch Norditalien rum oder einige und haben das verbreitet, ohne dass die überhaupt gemerkt haben, dass da was geht. Ich glaube, das war der Hauptfehler von Italien. Und dann ist bei Italien natürlich die Familienstruktur so, dass da immer die ganze Familie wahrscheinlich am Wochenende am Tisch sitzt. Das heißt, die ideale Übertragung zwischen Enkel und Oma war gegeben. Ja, und das hat da natürlich, und die haben eine ältere Bevölkerung. Also Spanien kann ich jetzt nicht beurteilen, das habe ich nicht so genau verfolgt. Aber wie auch immer, also ich denke, wenn man sowas nimmt wie Sterberate pro Bevölkerung, dann müsste das schon irgendwie die Qualität der Maßnahmen abbilden. Oder wie würdest du die Qualität der Maßnahmen messen? Naja, man kann das ja jetzt noch gar nicht messen. Also wenn du jetzt hörst, dass sobald wir lockern, die zweite Welle kommt, dann ist es ja auch nicht vorbei. Also du kannst dir jetzt nicht sagen, nur weil wir jetzt alle zu Hause bleiben, da muss man ja noch warten, würde ich mal sagen, bevor man das... Gut, aber wir können jetzt nicht sagen, also wir müssen ja jetzt entscheiden. Also ich finde immer, momentan tun sich manche Leute sehr leicht, die Entscheidung zu kritisieren. Ja, sagen aber nicht, was sie, oder beziehungsweise sind in der glücklichen Situation, diese Entscheidung weder treffen noch verantworten zu müssen. Ja? Also ich gehe davon aus, du hast, wie du gerade vorher mit Italien angesprochen hast, also in Italien, in Spanien und in Frankreich ein bisschen weniger, aber ähnlich ist es so, dass bis zu ich glaube, 50% der unter 35-Jährigen eben zu Hause wohnen bei ihren Eltern. Also diese so Mehrgenerationenhaushalte gibt. Und das ist in Deutschland der letzte, also ich habe da mal gegoogelt, das ist unter 1% der Fall. Also da war die letzte Ziffer war irgendwie 0,7% der Haushalte. Was bedeutet, dass wir in Deutschland eigentlich sehr gute Voraussetzungen haben, so eine Risikoisolierung vorzunehmen. Dass wir besser sagen könnten, wir schauen, dass wir unsere plus 65-Jährigen besser schützen und konsequenter schützen. Da kann man ja dann auch eine Menge Geld in die Hand nehmen, um das zu ermöglichen, dass die Dinge geliefert bekommen und besser geschützt sind. Und dafür aber die Schulen öffnen und schauen, dass wir einfach, weil dadurch, dass du die Schulen und die Kitas schließt, nimmst du ja aus so einer Volkswirtschaft unglaublich viel Produktivität raus. Ich meine, ja bei mir selbst, sämtliche Eltern, die kleine Kinder zu Hause haben, werden natürlich weder den Kindern noch dem Beruf gerecht. Naja, also sag mal so, ich glaube, da habe ich auch schon versucht, dir Kontra zu geben an der Stelle. Also ja, Schweden, gut, die Alten nicht geschützt, wird man jetzt dann sehen. Ne? Wir haben jetzt aus New York auch berichtet, dass da, also einfach weil die da sehr gute Mediziner haben und sehr viele Fälle, dadurch werden statistisch natürlich Dinge sichtbar, dass es bei weitem halt nicht nur eine Lungenentzündung mit diesem Schock dann, mit diesem Immunschock, den du dann, an dem man dann die Leute sterben, dass es nicht nur das ist, woran du stirbst bei Corona, sondern dass die Leute kriegen Schlaganfälle, die Leute haben Herzprobleme, neurologische Schäden. Bei Kindern tritt dieses Kawasaki-Syndrom auf und scheinbar noch irgendeine andere Krankheit. Also ob es jetzt wirklich damit getan ist, die Alten zu schützen, also 65 plus, manche sagen 60 plus, andere sagen 70 plus, andere sagen 75 plus, ja, das ist dann auch wieder. Und dann hast du alle Leute mit Immunschwächen, alle Leute, die vielleicht erst kürzlich, also Immunschwächen im Sinne von auch die Krebsmedikamente kriegen, Asthmatiker und so weiter und so fort. Also dann bei den Rauchern weiß man ja nicht, die kriegen es weniger, aber wenn sie es dann haben, dann gehen sie auch eher dran hops. Also es ist weswegen es übrigens wohl in China und Italien halt mehr eingeschlagen hat, was da mehr Raucher gibt. Aber ich halte diese Idee, da praktisch zu sagen, ich identifiziere jetzt irgendwelche Risikogruppen und die bleiben jetzt brav zu Hause oder gehen nur mit Maske raus und wir anderen, wir machen, was wir immer machen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich eine gute Lösung ist. Also das ist eine Möglichkeit, aber ich halte das für schwierig. Also schon ältere Leute, die dann einfach nicht mal mehr einen Spaziergang im Park machen können, sozusagen. Gut, draußen, das ist das einzige Gute an diesen komischen Hygienedemos ist wohl, dass man sich im Freien wohl auch nicht so leicht ansteckt, solange die sich jetzt nicht alle gegenseitig mit Küsschen begrüßen. Das tun sie, glaube ich, nicht. Ja, das ist ja doch bemerkenswert. Aber ich halte es schwierig, diesen Ansatz. Einfach ist gar nichts. Nur die Frage ist, wie lange können wir uns das leisten und können wir das durchziehen, was wir jetzt machen? Und das ist, ich wollte eigentlich zwei Menschen mit Depressionen, beziehungsweise mit, ja, in Anführungszeichen überstandenen Depressionen, wollte ich mal hier auch vor die Kamera kriegen. Das scheitert ein bisschen, dass der eine sich nicht meldet. Ich glaube, ich muss den doch mal anrufen. Also ich meine, der twittert, aber er reagiert nicht auf meine Direktmessages. Das ist ja auch so eine, also das ist ja das, was ausnahmsweise zitieren wir mal Trump, ja, dass er sagt, also dass sozusagen das Gegenmittel nicht mehr Schaden erzeugt als die Krankheit, wobei das natürlich, also die Wirtschaft jetzt gegen Menschenleben abzuwägen. Nee, es geht also nicht nur darum, also abgesehen davon, dass man das natürlich schon immer tut, also macht man automatisch bei Versicherungen und bei Organspenden und so weiter, ist leider so, dass es keine unbeschränkten Mittel gibt. Andererseits ist es tatsächlich einfach zu sehen, wie viel medizinische Kollateralschäden gibt es. Also wie du gerade angesprochen hast, deine Bekannten mit Depressionen. Andererseits gibt es zum Beispiel, wurde jetzt in Berlin eine erhöhte Selbstmordrate gemeldet. Mhm. Dann ist es so, die Krankenhäuser würden ja künstlich freigehalten. Es würden, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, in den letzten 2 Monaten ungefähr 1,5 Millionen Operationen verschoben. Mhm. Da fragt man sich Deutschland. Da fragt man sich auch, das sind sicher nicht alles nur Schönheitsoperationen. Ich habe auch einen Klinikchef im Fadenkreuz, aber der hat keine Böcke, eine Stunde mit mir zu reden. Ja, also das finde ich, auch da werden wir die Zahlen erst später sehen, wobei wahrscheinlich sollte es da eine Übersterblichkeit geben, das gut auch. Also ist es dann ein mit Corona oder ein wegen Corona, ist natürlich sehr schwer zu sehen. Aber es sind schon eklatante Fehler gemacht worden, auch wenn ich mir das Robert-Koch-Institut anschaue. Also ganz ehrlich, was da jetzt, weißt du, dieser Herr Streeck wird kritisiert für seine Studie, weil er die Dunkelziffer nicht richtig benannt hat. Aber einfach mal so andere stichprobenartige Studien gibt es ja überhaupt nicht. Also wie will ich denn, wenn ich jetzt... Der Drosten hat, also jetzt nicht RKI, aber Drosten hat gesagt, das, was er von der Studie gesehen hat, sah eigentlich ordentlich aus. So habe ich das verstanden. Ja, aber wurde ja trotzdem ziemlich auseinandergenommen in der Presse, weil er halt... In der Presse, aber vom RKI... Aber lustigerweise, das RKI darf ja ohne Intervall angeben, sondern als richtige Zahl. Ich frage mich halt, wie kann man denn beurteilen, wie viele Leute positiv sind, wenn ich nicht weiß, wie viele Tests durchgeführt wurden und wie viele Negativtests es gegeben hat. Also wenn du dir jetzt einen Raum mit 100 Leuten vorstellst und du testest 5 und du findest 5 Positive, kannst du dann sagen, es sind 5% infiziert? Nee. Hm. Also das geht ja nur, wenn du weißt, wie viele Tests du durchgeführt hast. Da gibt es jetzt ja in Bayern irgendwo, wollten sie jetzt irgendwie eine ganze Kohorte oder einen ganzen Ort oder irgendwie. Ja, Herr Söder lässt eine Studie anfertigen, aber das ist doch eigentlich unfassbar, dass das Robert-Koch-Institut, was die Bundesregierung maßgeblich berät, wahnsinnig unwissenschaftlich arbeitet. Also ich glaube, das sind alles so Sachen, so wie du gerade sagst, ich glaube, das sind alles so Sachen, da wird man danach drauf schauen müssen. Ne? Naja, auch danach, aber das ist ja... Erst gesagt hat, keine. Also in dem Fall kann ich sagen, ich bin Biologin und habe schon gelernt, wie man wissenschaftlich arbeitet und ich erwarte mir von den Menschen, die so ein Institut leiten und da arbeiten, dass sie das besser tun als ich, die 6 Jahre studiert hat und dann sich anderen Dingen gewidmet hat. Ja. Und da habe ich nicht den Eindruck, weil, also, da sehe ich eklatantes Versagen und Fehler, die da gemacht werden. Auch jetzt zum Beispiel diese R-Quotient, den hinzustellen als eine Zahl, auf die man sich verlassen könnte. Das ist eine hochgradige geschätzte Zahl. Also, das kann man vielleicht als einen Faktor mit einfließen lassen, aber du kannst das nicht als eine Zahl hinstellen, wo nach wir uns unsere Maßnahmen richten müssen. Weil also heißt du das, was jetzt gesagt wird, pro Landkreis 50 Infektionen pro Woche, ist das jetzt eine bessere Zahl? Wie macht man das mit Berlin? Es ist ja sehr schwierig überhaupt mit diesen ganzen Tests, weil wann testest du denn? Also es wurde ja jetzt eine Weile lang nur getestet, wenn man schwere Symptome hatte und der Hausarzt konnte ja gar nicht testen, sondern hat ans Gesundheitsamt Leute empfohlen, die getestet werden sollten. Mhm. Und das Gesundheitsamt hat dann entschieden, wer getestet wird und wer nicht. Mhm. Also ehrlich gesagt hat man schon den Eindruck, dass es etwas willkürlich ist. Na, weil wenn du willst, kriegst du auch so eine Testquote sehr leicht hoch, weil natürlich haben viel mehr das, nur asymptomatisch. Ne? Sollen wir jetzt die Gretchenfrage stellen, Fußballer testen oder lieber Gesundheitspersonal, Verdachtsfälle, Kita-Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ist das gerechtfertigt? Also ich schau dir doch, also was ich einen Skandal finde, ist, dass man sagt, man testet viel, schafft unglaublich viel Testkapazitäten und nutzt sie dann überhaupt nicht. Also die Testkapazitäten sind wohl noch nicht ausgeschöpft, ne? Also ja, so. Überhaupt nicht. Also es ist ja so, das ist ja momentan dieser PCR-Test. Das muss man sich so vorstellen, dass jedes Labor hat so eine Maschine. Mhm. Was man braucht, ist so ein kleines Tübchen mit so einer Sequenz. Und dann testet man, wird es einfach reingesteckt. Das ist viel manuelle Arbeit, aber prinzipiell, wenn man dieses Tübchen mit diesen RNA-Sequenzen hat, kann man das ja sehr leicht machen. Also kann jeder Laborassistent so einen Test durchführen. Jetzt haben sie, glaube ich, 400.000 entweder Maschinen oder ja, und noch ich. Von den Veterinärlabors und so weiter. Ja, klar. Haben wir noch das Labor machen, sind Standardmaschinen, die da mit denen machen. Also man braucht nur die richtigen Zutaten. Also so wie die Hefe ausverkauft war, sobald es wieder genügend Hefe gibt, kann es jeder machen, der ein Labor hat. Mhm. Und da haben sie ja eine ganze Menge, die Kapazität wahnsinnig erhöht. Und jetzt hat der Herr Wieler vom RKI irgendwie letzte Woche festgestellt, ach, wir testen ja gar nicht so viel, wie wir könnten. Ja, das finde ich schon sehr erstaunlich. Weil man Sind Gesundheitsämter, die nicht testen, oder? Dann, wer ist es denn? Wer ist denn schuld in Anführungszeichen? Wer entscheidet denn das Gesundheitsamt, glaube, eben, oder? Also nach meinem Verständnis werden von der Bundesregierung über die Landesregierungen werden Leitlinien rausgegeben, wer getestet werden soll. Und das muss man natürlich dementsprechend anpassen. Anhand der Kapazität. Auch eine Landesentscheidung, oder dann? Eigentlich ja, also das ist alles immer Bundeslandentscheidung, aber wenn du siehst, die sprechen sich natürlich schon ab. Ja, genau. Also und gerade bei sowas wäre es ja auch clever, Ja klar, das Blöde ist natürlich, je mehr du testest, desto mehr findest du natürlich auch, oder? Also zahlenmäßig. Ja, und dann ist es natürlich... Die Quote verbessert sich, aber die Zahl steigt. Und die Quote wissen wir ja nicht. Also die findest du manchmal in kleinen Regionen, aber das ist das, was das RKI nicht rauslässt. Du musst ja wissen, wie ist die Quote. Gut, aber ja gut, das sagt jetzt auch, also ich höre ja viel zu viele Corona-Podcasts und da sagt ja auch eine Landrätin, ja, ich weiß ja nicht, ob in meinem Landnachbarkreis, ja, die genauso viel testen wie ich. Jetzt kann ich ja einfach meine Quote runterdrücken, indem ich weniger teste. Du drehst nicht unbedingt. Also nicht die Quote, sondern die absolute Zahl. Genau, deswegen meine ich ja. Deswegen bin ich ja kein Verfechter von dieser absoluten Zahl. Und es ist ja immer die absolute Zahl, die verwendet wird, auch um die R auszurechnen und so weiter. Weil das ist natürlich ein Unterschied. Wie ich vorher gesagt habe, wenn du in den Raum gehst mit 5 Tests, wo 100 Leute sind und du testest 5 Leute, ich muss ja wissen, habe ich 5 Leute getestet oder habe ich 100 Leute getestet? Oder habe ich 50 Leute getestet von denen? Oder wie viel von allen habe ich getestet? Natürlich, darauf kommt es an. Und diese Quote sinkt wohl, aber das wissen wir nicht genau. Und was würdest du dann nehmen als Zahl? Nee, also oder als Wert oder als Indikator dafür, dass wir, ob wir das Richtige tun? Also zumindest musst du auf jeden Fall diese Quote haben. Also die Quote Also du hast Genesene, du hast Leute, die es vielleicht schon hatten und es gar nicht wussten. Du hast Infizierte und du hast Nicht-Infizierte. Mhm. Die 4 Zahlen brauchst du im Verhältnis, oder? Dafür brauchst du natürlich auch solche Stichproben, wie das Herr Streeck gemacht hat. Gut, das inwiefern, das war jetzt halt in Heinsberg, wo ja, ja halt, wahrscheinlich ist die Stoiber-Studie dann spannender. Aber warum man das nicht viel früher gemacht hat, weiß man nicht. Genau, das ist wieder ein eklatantes Versagen. Dass man sowas hätte man natürlich an verschiedenen Bundesländern schon längst im März einleiten müssen. Und dann immer wieder testen. Die gleichen Leute, dann siehst du den Verlauf. Ja, aber... man fragt sich, was diese Leute tun im RKI, ehrlich gesagt. Außer gelegentlich mal rauszugehen, Zahlen zu verlesen und etwas Panik zu schüren. Also ich kenne einen ehemaligen Mitarbeiter von der RKI. Vielleicht komme ich über den an jemanden dran, der da arbeitet. Oh, das wäre schön, ja. Der weiß sicher viel mehr als ich. Dann müssen wir mal, aber da kann vielleicht auch, ich würde dann versuchen, ihm diese Fragen zu stellen, oder du kommst dazu. Mhm. Und wir hätten zwar noch ganz viele Themen, wir haben noch den Widerstand 2020, die sich als Verteidiger des Grundgesetzes gerieren, was ja eigentlich der Job der FDP ist als Bürgerrechtspartei. Ich hatte parallel auch das Grundgesetz auf, damit wir mal hätten gucken können, welche Grundrechte denn jetzt eigentlich momentan eingeschränkt sind. Ich habe momentan gar nicht so das Gefühl, aber vielleicht arbeite ich gerade einfach zu viel, dass viele meiner Grundrechte eingeschränkt sind. Zumindest keine, die ich gerade wirklich wahrnehmen wollen würde. Dann haben wir noch den Herrn Kemmerich, der sich bei Anti-Corona-Demonstrationen, also den FDP, fast hätte ich gesagt, Zufallsministerpräsidenten von Thüringen ist es, gell? Ja. Der sich bei Anti-Corona-Demos, die zwar wohl ursprünglich von der CDU organisiert worden sind, aber dann von den falschen Leuten appropriiert worden, auf ein Podium stellt und auch hätte gesagt, die auch Xavier Naidoo hätte sagen können. Das wären alles noch Themen, über die wir noch anderthalb Stunden reden könnten, aber jetzt sind wir schon bei anderthalb Stunden. Ich weiß nicht, meine Videos waren alle viel zu lang, ne? Aber ja. Da haben wir auch ganz viel besprochen. Das machen wir immer in den Videos, dass wir ganz, ganz viel besprechen. Aber ich glaube, jetzt so nach anderthalb Stunden gehen wir mal den Leuten, die vielleicht wirklich, also wer bis hier gekommen ist, der darf kommentieren und sagen. Also wer bis hierher gekommen ist, soll mich kontaktieren und mit dem gehe ich Eis essen, wenn man wieder darf. Ja? Ja, also genau. Das ist schon. Okay, das ist doch cool, ja. Bei mir gern einen Kaffee auf der Terrasse dann, wenn alles wieder. Genau. Wenn da nicht zu Also wir jetzt noch so viele spannende Dinge. Also ich hatte mir heute Morgen, war ich ein bisschen schlaflos und hatte ich mir auch die Frage überlegt, können wir gemeinsam jetzt, wir beide hätten überlegen können, wenn sozusagen die Welt nach Corona wieder startet, ja, wie würde sie aussehen, wenn die Linken sie eine absolute Mehrheit hätten, wenn die AfD eine absolute Mehrheit hätte, wenn die CDU, von mir aus CSU, CDU, CSU eine absolute Mehrheit hätten, wenn die Grünen eine absolute Mehrheit hätten, wenn die FDP eine absolute, also wenn die sozusagen König für einen Tag wären und sagen könnten, so will ich sagen, und das fände ich eigentlich auch eine total spannende Diskussion, wobei eigentlich wäre es cool, man hätte dann für diese Diskussion jeweils einen von der Partei. Also einen Grünen hätte ich im Zweifelsfall, mit dem habe ich auch schon ein längeres Gespräch geführt. CDU müsste ich überlegen. Da habe ich zwar meinen Malermeister, der da aktiv war, aber ob der doch, das wäre auch ganz, ganz spannend. Naja, wie auch immer. Es hätte noch viele spannende Themen geben können, über die wir hätten reden können. Aber ich glaube, wir haben über einige nicht ganz irrelevante Dinge geredet. Wir hoffen, dass wir alle lebend auf der anderen Seite ankommen. Anna, von dir noch irgendein famous last words oder irgendwas? Nein, also ich hätte gerne noch mit dir weitergesprochen. Also es gibt noch viele, viele Themen. Okay, aber vielleicht sagen, wir machen einfach nochmal einen zweiten Termin und ich vielleicht sogar, jetzt schauen wir mal. Also ich gebe noch mal was aus am Ende der dieses Videos. Wer bis hierher gekommen ist, ja, soll mal den Oliver anschreiben und dann mache ich gerne noch einen zweiten Termin. Ja, genau. Also wer jetzt noch mehr hören will, angedeutet, worüber wir noch hätten. Genau, ich werde es auch als Podcast, ich werde es jetzt auch, das Coole bei Zoom ist, dass das auch als Audiodatei abgelegt wird. Das heißt, es wird es auch als Podcast geben und ich höre ja die Podcasts inzwischen auch in doppelter Geschwindigkeit. Dann wäre es noch eine Dreiviertelstunde. Das halte ich ja sogar noch für machbar. So. Ja. Gut. Also wie gesagt, genau. Fanpost, sobald einer sagt, mehr, wir wollen mehr, dann machen genau. Wir mehr. Und vielleicht machen wir mal eine Serie draus, wer weiß. Ja. Gut. Also, Anna, ich danke dir vielmals. Du darfst dich jetzt wieder den Hausarbeiten deiner Kinder und deinem Job, /Jobsuche widmen. Dann sehen wir uns irgendwann mal wieder. Jawohl. Super. Vielen Dank. Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Jetzt habe ich den Knopf nicht hier. Zip. So.